Schüssi, Yogi. Hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Die Comedy zur Fußball-EM auf Radio Mittelweser. Je suis Yogi. Liberté, Egalité, Europameister. Der Weltmeister, so zu Gast bei Freunden. So, hallo Mannschaft. Hallo Trainer. So, Männers, auch wenn das jetzt doof klingt, oh, müsstet mir doch mal die Regeln durchgehen, damit uns so in Frankreich kein Malheur passiert. Oh, Malheur. Ist es das, wo man so hört und dann so malen muss, ne? Ist es das? Bescheuert, ey. Ja, Lukas, genau. Manuel, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Abstoß und einem Abschlag? Naja, über Stöße rede ich ja gerne, aber dass du auf Schläge stehst, hätte ich nicht gedacht. Manuel Neuer, warum machst du das? Die Bilder, die kriege ich doch nie mehr aus dem Kopf. Ah, hey. Na, alte Socke, wie liegt die Locke? Olli, mir besprechet hier wichtige Sachen. Ich habe dich nicht hereingebeten. Ah, das macht nix. Ein Titan, der wartet nicht, bis man ihn bittet. Ein Titan, der kommt, wenn er will. Das ist nicht mehr schön mit euch. Olli, wenn du schon störst, kannst du dann bitte mal der Mannschaft erklären, was ein Abschlag ist? Hey, na klar. Das ist, wenn du mir jetzt 1 Million gibst und den Rest am Ende des Monats. Je suis Jürgi.